Ostern auf dir. Glaub uns, dass auf grünen Wiesen kaufen, das macht Spaß. Plus und Netto, der Mediamarkt ist da. Und auch McDoof, manchmal sogar Schwof, auf grüne Wiese, gleich vor der Stadt. Da kaufen wir, was Tante Emma leider nicht mehr hat. Zu teuer war es ihr, doch beim Discounter, da bekommst du was, kriegst gleich ein ganzes Fass. Die Tante Emma, die gibt's bald nicht mehr, doch einkaufen mit Spaß, heute Nacht. Dann gehst du schlafen, Emma kann das nicht, vor lauter Sorgen über ihr Geschäft. Ihr fehlen die Mäuse, sie investiert nicht mehr, die Bank macht nicht mehr, mit Emma nicht mit. Auf grüner Wiese, gleich vor der Stadt, da kaufen wir, was Tante Emma leider nicht mehr hat. Ihr fehlte der Kredit, doch der Discounter erhält immer mehr, als er wirklich braucht. Und Tante Emma, die gibt's bald nicht mehr, doch einkaufen mit Spaß, heute Nacht. Das und noch viel mehr, die alte Emma, ja, die gibt's nicht mehr, doch einkaufen mit Spaß heute Nacht.